1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende und freue mich, dass ihr da seid. Und wie immer, montags eine freie, offene Runde. Also ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live zu unterhalten? Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese kostenfreie Nummer hier 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und schreibt in die Mail eure Telefonnummer natürlich auch und unbedingt rein. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Annika. Hallo Annika. Hallo Jürgen. Du bist 20 Jahre alt. Genau. Das ist schön. Ja. Um was geht's denn? Meine Mutter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Unfall. Und zwar ist sie von der Feier halt gekommen. Mhm. Und ich habe im Bett gelegen und bin von einem Knall wach geworden. Ja, den hat meine Mutter irgendwie verursacht, und zwar ist sie, sie war halt alkoholisiert und ist von der Treppe runtergefallen, die sie hochgehen wollte. Bei euch im Haus? Genau. Mhm. Ist halt direkt an meinem Zimmer gewesen, von diesem Knall bin ich dann wach geworden, hab meine Tür aufgemacht, hab in den Flur geguckt und ja, da lag sie dann. Mhm. Bewusstlos? Ja. Ja. Genau, und dann bin ich dann selber noch die Treppe runtergefallen, weil ich so schockiert war. War sonst jemand noch im Haus? Nee, ich wohne mit meiner Mutter alleine. Ja. Und hab mich dann versucht, irgendwie neben sie zu stellen, weil halt auch die Möglichkeit nicht war, irgendwie an sie ranzukommen, weil das halt so klein ist da, wo sie halt hingefallen ist. Und dann hatte sie die Hand und den Arm so auf den Augen, auf dem Gesicht halt liegen. Habe ich halt erst mit den Armen weggemacht und habe ich gesehen, dass sie die Augen total verdreht hatte und im Gesicht halt überhaupt nichts mehr vorhanden war. Das alles halt, dieser Gesichtsausdruck war total leer. Der Blick war leer? Genau, diese verdrehten Augen halt. Ich krieg dieses Bild auch nicht mehr aus meinem Kopf raus. Hast du denn nicht versucht, da sofort einen Krankenwagen anzurufen? Ja, natürlich. Ich habe vor lauter Panik, ich habe erstmal irgendwie versucht, irgendwie einen kleinen Kopf zu bekommen. Mhm. Und ja, habe sie dann versucht anzusprechen und habe ihren Arm halt genommen und habe halt so ein bisschen gedrückt und versucht, ob irgendeine Reaktion kommt von ihr, von ihrer Hand oder sowas. Aber es war überhaupt nichts da. Dann habe ich halt gemerkt, dass die Atmung auch ziemlich flach war. Und mir ist halt auch in dem Moment nicht eingefallen, dass sie bewusstlos sein könnte. Ich bin davon ausgegangen, dass sie tot ist oder sowas. Wann kam denn ein Arzt? Eine halbe Stunde später. Und wie geht's deiner Mutter? Im Moment ist sie in der Uniklinik in Köln. Ja. Auf der Intensivstation. Welche Verletzungen hat sie sich zugezogen? Die hatten Schädel-Hirntrauma und eine Fraktur im Hinterkopf. Mhm. Und an der Gehirnanhangblase, was weiß ich nicht was, irgendwas, daran ist halt so Luft im Kopf von dem Aufprall. Und ja, wenn sich das nicht minimiert, muss sie operiert werden. Und sie hat der linke Hirnlappen ist irgendwie auch beschädigt halt. Das klingt aber sehr dramatisch. Das heißt, das war ein schwerer Sturz oder ein sehr unglücklicher Sturz. Ja. Wie viele Meter ist sie da runtergefallen? Sie wohnt in so einem Fachwerkhaus. Das ist so eine ganz steile alte Holztreppe. Mhm. Klar, wenn dann sie war betrunken, angetrunken, da kannst du dich nicht reaktionsschnell halten irgendwie. Genau. Liegt sie im Koma im Moment? Nee, zum Glück nicht. Also sie ist halt viel am Schlafen. Das ist eigentlich in Anführungsstrichen noch richtig gut gegangen, sag ich mal, auch wie sie hingefallen ist. Ich bin ja froh, dass sich das Genick nicht gebrochen hat. Mhm. Kannst du mit ihr sprechen? Ist sie ansprechbar? Sie ist von 10 Minuten, die sie wach ist, kann ich eine Minute mit ihr irgendwie kommunizieren, aber wirklich ansprechbar. Also, sie sagt halt viel wirres Zeug und. Ja, also das heißt jetzt, es kommt sehr darauf an, wie die nächsten Tage sich entwickeln, was dann getan werden muss, ob sie operiert werden muss oder ob es vielleicht so geht. Was sind denn so die Prognosen der Ärzte? Hast du mit jemandem gesprochen, mit jemandem, der zuständig ist? Ja, habe ich. Und sie haben halt gesagt, dass sie es überhaupt nicht abschätzen können. Also ist halt alles beim Alten geblieben. Seit Sonntag ist ja auch noch nicht so lange her jetzt. Also Ja. Also man hängt so in der Luft. Ja. Können mir halt auch nicht die Spätfolgen irgendwie sagen. Ich habe halt auch total Angst. Sie ist halt zum Glück nicht in Lebensgefahr. Aber die Spätfolgen halt, dass das Gehirn halt so viel Schaden abbekommen hat, dass die Persönlichkeit sich so weit verändert, dass sie mich nicht mehr erkennt. Da wollen wir erstmal abwarten. Ja. Vielleicht fügt sich das Ganze ja doch noch wieder, dass sie ganz gesund wird und dass sie vor allen Dingen von keine Operation über sich ergehen lassen muss. Ja. Ich glaube, da sind auch Aussagen sehr schwer zu machen. Wir haben ja so einen ähnlichen Fall mit dem thüringischen Ministerpräsidenten, der eben auch schon sehr lange in Behandlung ist. Und ich glaube, man sprach da auch von einem Schädel-Hirntrauma, und obwohl man das wahrscheinlich alles nicht vergleichen kann, aber trotzdem fiel mir das gerade ein. Das ist ja auch weitgehend alles wieder super. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Mutter? Meine beste Freundin. Deine beste Freundin? Mein Ein und Alles. Und deine Mama hat ja einfach nur mal so aus Spaß einen über den Durst getrunken. Sie ist nicht Alkoholikerin oder sowas. Ich meine, wenn man einmal in der Woche trinkt, halt, ist das auch regelmäßig. Da sagt man ja auch halt irgendwie ja schon, ist der Alkoholiker. Ach so. Und in meiner Familie ist das leider Gottes ziemlich normal, einfach mal. Ach so, dahinter steckt noch ein größeres Problem. Ja. Nämlich, dass sie trinkt. Jetzt nicht jeden Abend oder sowas, aber halt schon. Wenn du dir einmal in der Woche die volle Kante gibst, dann das ist schon schlimm. Ja. Sie kam von einer Feier, sagst du. Genau. Und war wirklich richtig knülle, völlig betrunken. Ja, sie war mit meiner Tante halt auf dem Geburtstag und da war halt auch nicht eine Stunde weit entfernt halt. Meine Tante ist halt Auto gefahren, natürlich war die halt nüchtern und sie hat die dann auch noch nach Hause hier hingebracht und sie macht halt auch totale Vorwürfe, dass sie halt nicht ins Bett gebracht hat oder sowas. Wenn deine Mutter die beste Freundin ist, hast du denn mit ihr über dieses Problem, dieses Alkoholproblem schon gesprochen? Des Öfteren, aber wenn man dann Alkoholiker ist, gibt man das ja dann nicht zu und reagiert auch dementsprechend darauf. Genau, in der ersten Phase ja. Genau. Und so ist sie noch drauf, dass sie sagt, ach Quatsch, es ist nur einmal, ab und zu mal. Sie hat auch dann in der Uni gesagt, als sie halt die Ärztin darauf angesprochen hat, haben sie was getrunken? Nee. Ach so. Aber da hast du jetzt die Ärzte aufgeklärt. Ich habe mit den Ärzten da erstmal noch nicht drüber gesprochen, weil der Zustand, meine Mutter, die ist auch, die realisiert das alles gar nicht. Die lacht halt zwischendurch und sagt, ach komm, ihr braucht nicht hier stehen, ihr könnt auch nach Hause fahren. Mhm. Die kann das alles noch nicht so. Ich vermute mal, dass die Ärzte das sowieso bei der Untersuchung da in der Nacht noch rausgesehen haben im Blut, dass sie alkoholisiert war. Mensch, Annika, dann drücken wir dir alle die Daumen für deine Mama. Ich bin auch alleine zu Hause. Ich habe so keine Unterstützung. Ich weiß nicht, wie ich den ganzen Alltag geregelt bekomme mit Schule und. Keine Freunde, keine Verwandten? Doch, da gibt es eine Tante, sagst du. Ja, natürlich, aber ich bin halt trotzdem alleine zu Hause und ich komme da nicht mehr zurecht, kriege diese Bilder auch nicht aus dem Kopf raus. Ja gut, aber wollen wir uns erstmal freuen, dass es so ist, wie es im Moment ist. Du hast gerade ja schon gesagt, es hätte viel schlimmer sein können. Ja, natürlich. Sie hätte tot sein können oder sie hätte gelähmt sein können oder sowas. Jetzt manage du mal so einigermaßen den Haushalt zu Hause. Ja. Das kannst du ja, schaffst du ja. Muss ja nicht alles so perfekt sein wie sonst. Ja, aber die wird halt, wenn alles gut geht, frühestens in 3 Monaten erst wiederkommen, weil die muss danach auf jeden Fall noch therapiert werden und in eine Reha und sowas. Okay. Aber das ist alles nebensächlich. Wichtig ist, dass sie gesund wird. Ja. Und dass sie das Gefühl hat, dass du da bist, dass du sie besuchst, dass du an ihrer Seite stehst. Ja. Und das mit der Wohnung und so, das kriegst du schon geregelt. Gibt es denn eine gute Freundin von dir? Eine beste Freundin? Nicht so, dass ich sagen könnte, dass sie wirklich für mich da ist. Halt. Und ein Freund auch nicht? Mm-mm. Nee. Tja. Das ist dann ein bisschen härter noch, als wenn man ein paar Leute hat. Aber nochmal so spontan gesagt, das klingt ja schon mal etwas beruhigend, dass es nicht so ganz dramatisch ausgegangen ist. Ja, könnte ich denn irgendwie ein paar Adressen oder so bekommen, die ich mich wenden kann? Sehr gerne, natürlich. Wenn du irgendwie in deiner Nothilfe brauchst, können wir dir was sagen, Annika. Okay. Da legst du bitte auf und wirst du Simone, meiner Psychologin, zurückrufen. Okay, danke. Und toi, toi, toi für deine Mama. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Oder mailt uns domian@wdr.de, wie immer montags. Eine offene Sendung für alle eure Themen. Herzlich willkommen, Jeanette. Jeanette ist 25. Hallo, Jeanette. Hallo. Jeanette, um was geht's bei dir? Ja, und zwar hatte ich letzte Woche bei euch ein Thema gesehen, da ging es darum, aus eigener Kraft geschafft. Genau, am Donnerstag hatte, war das. Mhm. Genau, hatte da auch angerufen, hatte nur leider hat die Sendezeit nicht gereicht. Mhm. Und daher rufe ich jetzt nochmal an. Mhm. Was hast du aus eigener Kraft geschafft? Man kann da eigentlich mehrere Sachen zu sagen. Und zwar habe ich erstmal aus eigener Kraft geschafft, mich von meiner Familie zu lösen. Mhm. War die Familie so schlimm? Ja, sehr schlimm. Also wir wurden halt von klein auf geschlagen, also massiv geschlagen. Und man konnte sagen, unser Vater war für uns Kinder eigentlich wie eine Droge. Wir waren richtig abhängig von ihm und seiner Meinung. Wie viele Kinder gibt es? Also 4 leibliche Kinder von meinen Eltern und dann haben wir noch ein paar Halbgeschwister. Ein paar Halbgeschwister? Ja, weil mein Vater ein chronischer Fremdgänger ist. Aber ihr lebtet halt in der Familie mit 4 Kindern? Mit 4 Kindern. Mhm. Und der Vater hat euch geschlagen und die Mutter auch? Ja, meine Mutter auch, halt nur nicht so massiv wie mein Vater. Ja. Mhm. Und das ging die ganze Kindheit über? Ja, das ging so lange eigentlich, bis wir dann irgendwie ausgezogen waren, ja. Mhm. Wie lange hast du denn bei deinen Eltern gelebt, bis zu welchem Lebensjahr? Bis kurz vor meinem 16. Geburtstag. Ah ja. Ja, wenn man schon so früh rausgeht, heißt das, dass man sich nur wirklich nicht wohlfühlt, ne? Und dass man. Ja, genau. Also ich hatte ja schon mit 12 Jahren versucht, von zu Hause wegzukommen. Mhm. Nur hat mich das Jugendamt eigentlich immer wieder zurückgeschickt, weil sie mir nicht geglaubt haben, sondern meinem Vater. Weil er ist jemand, sehr positiv immer auf andere Leute einreden kann. Ja. Und weiß, wie er Leute behandeln muss, dass sie ihm einen glauben. Und er ist halt vom Typ her, wirkt auf alle sympathisch. Kein Mensch glaubt, dass er zu Hause sowas macht. Genau, er ist auch kann sehr gut manipulieren. Mhm. Was war denn so das Schlimmste, an das du dich erinnerst, was er gemacht hat oder was deine Eltern gemacht haben? Also wo ich klein war, hat mein Vater mir aus der Wut meine kaputte Bierflasche ins Gesicht geworfen. Oh. Wodurch ich dann halt eine ziemlich massive Platzwunde auch hatte. Da warst du ein kleines Kind? Ja, ich war 5 Jahre alt. 5 Jahre alt? Boah, mhm. Wie schlimm. Ja, und das war eigentlich nicht so das Schlimmste daran. Klar, war schlimm, aber die Nachfolgen eigentlich waren viel schlimmer, weil mein Vater irgendwie dann die Sachen selbst behandelt hat auf seine Weise und hat mir also wirklich die Kruste, sobald sich die Kruste gebildet hat, immer wieder abgezogen, weil er meinte, das wäre so das Richtige. Und dadurch hat das eigentlich nur verschlimmert. Und also es konnte gar nicht richtig abheilen. Es ist dann wirklich über Jahre immer größer geworden. Das hat wirklich erst aufgehört, als ich etwa 13 Jahre alt war. Ach. Und das hat sich dann wirklich schon so weit entwickelt, dass das zu einer Krankheit umgeschlagen ist. Das nennt sich Hermiatrophia. Das heißt, dass wirklich das Gewebe unter der Haut komplett sich zurückbildet, damit es überhaupt eine Chance gibt, dass es abheilt. Das ist unglaublich. Von deinem 5. bis zu deinem 12. Lebensjahr hat er dir die Kruste immer abgerissen. Wo war die Wunde? In der Stirn? Auf der Wange? Ging von der Stirn bis so ein bisschen auf den Kopf, also bis etwas weiter als der Haaransatz. Ja. Und dadurch, dass es halt behandelt hat, ist das klar immer größer geworden. Und da hat nie irgendjemand, ein Lehrer oder irgendjemand mal gesagt, da stimmt doch was nicht? Es hat nie wirklich jemand richtig den Durchblick bekommen. Also klar, als ich die Wunde hatte, ist das natürlich jedem aufgefallen. Mhm. Auch meine Lehrerin, Grundschullehrerin, hat meinen Vater natürlich gefragt und dann hat er natürlich eine riesen Story aufgetischt. Ja, da war ein schwerer Unfall mit dem Fahrrad und ja, das hat ihm natürlich dann auch immer jeder geglaubt. Und so ging es weiter und immer weiter und hat sich immer wieder rausgeredet. Genau. Ja. Es waren ja auch oft so, dass auf einer weiterführenden Schule meine Lehrerin das mitbekommen hat und die hat auch meinen Vater einmal richtig angeschnauzt, weil ich hatte blaue Flecken und wurde vor meiner Schule, vor meiner Klasse ins Auto geprügelt. Dann kam die Polizei nach Hause, aber selbst da hat er es immer wieder geschafft, sich rauszureden. Mhm. Und ja, mit 12 Jahren hatte ich halt meinen ersten Selbstmordversuch gehabt. Und was hast du da gemacht? Ja, ich hatte versucht, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Ja. Und ich lag dann. Ja. Bitte? Und du lagst dann? Lag dann auch im Krankenhaus. Ja. Und mein Vater kam mich halt auch besuchen. Und das Einzige, was er mir dann gezeigt hat, hat mir meinen Arm genommen und hat mir gezeigt, dass ich nicht von links nach rechts schneiden soll, sondern längs, damit es auch klappt. Ach. Und das ist ja unfassbar. Ehrlich, das hat dein Vater zu dir gesagt? Ja, genau. Aber spätestens danach muss doch irgendjemand, eine Behörde, ein Arzt, ein Krankenhaus, irgendjemand hätte doch hellhörig werden müssen, aufschrecken müssen, nachdem du das getan hast. Es war ja oft so, ich bin ja immer wieder zum Jugendamt gegangen. Ich habe gesagt, holt mich da raus und mich hat da verprügelt und das passiert. Und es war eigentlich, als wenn ich gegen eine Wand rede, weil irgendwie hat mir niemand geglaubt. Mhm. Und deine Mutter hat dir auch nie geholfen? Meine Mutter hat mir nicht geholfen, nein, weil meine Mutter, sag ich mal, ist selbst irgendwo ein Opfer. Sie hatte selbst eine sehr krasse Kindheit gehabt, wurde von ihrem Vater sexuell missbraucht und ist direkt von ihrem Vater in die Hände meines Vaters gelandet. Aber du bist von deinem Vater nicht sexuell missbraucht worden? Nein, sexuell nicht. Ja, wirklich nicht? Nee, es waren halt wirklich immer nur diese körperlichen Schläge und diesen viel schlimmer fand ich eigentlich diesen psychischen Terror, den wir immer bekommen haben. Ja. Das war ja... Du hast gerade gesagt, aus eigener Kraft geschafft. Ich habe es geschafft, mich aus meiner Familie zu lösen, also auch von dem Vater wegzukommen. Und genau. Du hast gerade gesagt, da sind noch mehr Sachen, die du geschafft hast, aus eigener Kraft. Ja, das ist halt alles so eine Kettenreaktion. Ich sag mal, dadurch, dass ich halt diese extreme Kindheit, das Abnormale eigentlich kennengelernt habe, nicht das Normale. Ich habe jetzt selbst eine Tochter, die ist jetzt 4 Jahre alt. Ich hatte halt von Anfang an extrem Angst, was heißt ja oft, geschlagene Kinder schlagen. Mhm. Und da hatte ich halt wahnsinnige Angst immer gehabt, dass ich werde wie mein Vater. Ja. Bist du so geworden wie dein Vater? Nein, Gott sei Dank nicht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Also das auch aus eigener Kraft geschafft? Genau. Ich habe mir halt auch wirklich Hilfe vom Jugendamt genommen, direkt von Anfang an, damit ich jemanden an meiner Seite habe, der mir sagen kann, das machst du richtig, das super. Machst du falsch, das super. Ist alles gut. Und habe auch da die Rückmeldung bekommen, dass ich das gut mache und dass ich mir da gar keine Gedanken machen muss. Und Gratulation. Ja, danke schön. Ja, super. Ja, wirklich. Nee, das finde ich schon toll, wenn man diese Sorge hat, dass man dann so eigeninitiativ ist und schon von vornherein dann Hilfe beim Jugendamt sucht und dass die das dann auch machen und dass es dann so gut läuft. Also das ist eine gute Geschichte. Ja, genau. Und das Jugendamt hat mir eigentlich auch noch viel mehr geholfen, weil ich selber gar nicht gesehen habe, dass ich noch so krass in meiner Kindheit eigentlich noch zu aktuell war, mein Leben und zu stark eingegriffen hat. Da haben die mich so gesehen nachher auch gezwungen, endlich den Schritt zu gehen, eine Therapie zu machen. Mhm, das war immer mein Vorhaben, aber habe den Schritt halt nie gewagt. Und die ist jetzt abgeschlossen? Die ist jetzt abgeschlossen, genau. Und was mir auch sehr, sehr gut tat, denn ja, dadurch habe ich erst noch mehr geschafft. Ich konnte darüber reden, habe gelernt, darüber zu reden. Und also eine sehr tatkräftige junge Frau, ja. Die ihr Schicksal in die Hand nimmt. Ja, toll, finde ich wirklich ganz toll. Es hätte ja auch ganz anders laufen können, dass du nicht die Kraft dazu gehabt hättest. Das passiert ja auch immer wieder, dass die Leute dann einfach, die können das nicht. Und die werden dann halt ihr ganzes Leben letztendlich dafür bestraft, was man ihnen als Kind angetan hat. Noch eine Frage zu deinen Eltern. Wie ist der Kontakt heute zu deinen Eltern? Also kurz nach der Geburt meiner Tochter habe ich den Kontakt abgebrochen, weil ich da an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, wenn ich mal in der Familie involviert bin und die immer um mich habe, weil die zu mir jeden Tag gesagt haben, seit meine Tochter auf der Welt war, du bist eine katastrophale Mutter, du bist schlecht, du wirst nie was, du wirst in der Gosse landen. Aber warum hattest du denn überhaupt vorher dann noch Kontakt mit deinen Eltern, wenn das so schlimm war? Ja, das war halt, mein Vater ist, wie gesagt, jemand, der hat uns von klein auf das Gefühl gegeben, dass wir ohne ihn nicht sind und ohne ihn nichts schaffen. Wir waren irgendwie, das war wie eine Droge für uns, und waren abhängig von ihm. Und das hat sogar gereicht dann über die Zeit, als du schon von zu Hause raus warst. Ja, also ich habe ja 100 Kilometer von ihm entfernt gewohnt und wo ich im Heim war. Ich habe ihn trotzdem bei allem angerufen und ich konnte es nicht ertragen, wenn er etwas nicht gut geheißen hat. Ich habe mein Leben nach ihm gerichtet. Aber das ist jetzt durchschnitten. Genau. Die Verbindung, die ist jetzt weg. Und seitdem die Tochter da ist, hast du weder mit dem Vater noch mit deiner Mutter Kontakt. Genau, ich habe einfach gemerkt, solange ich mit denen Kontakt habe, werde ich es nicht schaffen, mich auf meine Probleme zu konzentrieren. Haben die das so akzeptiert jetzt, dass du den Kontakt abgebrochen hast? Ja, natürlich, also es ist dann halt so eine Kettenreaktion. Ich habe den Kontakt zu meinem Vater und meiner Mutter abgebrochen, also habe ich zu der ganzen gesamten Familie keinen Kontakt. Ach so. Das ist so ein Clan und alle glauben meinem Vater. Also die anderen Kinder sind immer noch in der Abhängigkeit. Meine jüngste Schwester total, also die ist noch total verblendet, die sieht das gar nicht. Sie redet sich ihrer Kindheit auch extrem schön, wie ich es früher eigentlich auch getan habe. Ja. Habe aber Kontakt zu meiner großen Schwester und die hat zwar auch noch Kontakt zu ihren Eltern, aber halt sie sieht es auch schon klar, sag ich mal, aber sie geht da anders mit um. Jeanette, Glückwunsch, finde ich sehr gut. Schöne Geschichte. Ich wollte aber noch mal etwas sagen, also ich habe da in der ganzen Zeit, wo ich dafür gekämpft habe, und es war nicht leicht, die Zeit, wo ich den Kontakt abgebrochen habe zu meinem Vater, immer eine Person an meiner Seite gehabt, die mir da extrem geholfen hat, die nachts mit mir durchgeweint hat, und zwar meinem Freund, und dem wollte ich hier auf diesem Wege nochmal ein ganz dickes Dankeschön sagen. Mhm. Wie heißt denn der Freund? Mehmet. Wie? Mehmet. Mehmet, ah ja. Genau. Dankeschön an den Mehmet. Genau. Ja. Und ich wollte halt nochmal an die Mädchen oder Jungs, die gerade vielleicht auch in einer Situation familiär stecken, appellieren, dass es bei Gott kein leichter Weg ist, aber der Weg ist machbar. Mhm. aus solchen Sachen rauszukommen. Und du hast man soll es sich nie einreden, selbst Schuld zu haben. Und das muss man sich eigentlich klar werden. Man ist liebenswert und das sollte man sich immer vor Augen halten. Guter Tipp. Schön, dass du angerufen hast, Jeanette. Dann wünsche ich dir und deinem Liebsten und deiner Familie weiterhin alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Diese Nummer hat gewählt auch der Kai und Kai ist 23. Hallo Kai. Hallo Domian. Kai, was ist los? Ja, und zwar, ich wollte mal ein bisschen so, ja wie gesagt, ja, ich fange mal von vorne an, sag ich mal. Jo. Also ich bin ich bin in einer Pflegefamilie groß geworden. Ja. Bin mit anderthalb Jahren von meiner Mama abgeholt worden, ne? Von der Pflegemama? Ja, von meiner richtigen Mama. Ne? Wie abgeholt worden? Wohin abgeholt? Also das Jugendamt hat mich dort weggeholt, weil meine leibliche Mutter jetzt stark drogenabhängig war. Ne? Ja. Also die hat ein Heroinproblem gehabt. Ja. So, und ja, dann bin ich halt vom Jugendamt da abgeholt worden. In eine Pflegefamilie? Ja, ich wurde dann abgeholt und in die Pflegefamilie gebracht. Ja. Ne? Ja, und dann verlief, also ich hatte eine wunderbare Kindheit, muss ich mal sagen. Ich bin halt die ganze Zeit da geblieben. Mhm. Also war die Pflegefamilie okay? Ja, die war echt, für mich ist es meine richtige Familie. Das heißt, heute immer noch guten Kontakt und alles im grünen Bereich? Ja, fast, sage ich mal. Ne? Ich sag mal, ich habe, ja, erklär gleich, ich habe viel verbaut. Ne? Also meine Kindheit war super, sage ich mal. Ne? Sag mal, dann kann ich das besser so verstehen und einordnen. Was ist so der Hauptgrund deines Anrufes, Kai? Und dann vertiefen wir das. In meine Drogensucht. Deine Drogensucht. Aha. Ja. Welche Drogen sind das? Heroin. Wie lange schon? Ich bin jetzt 23, ich habe mit 15 habe ich angefangen. Ja. Heroin zu nehmen. Ja. Und ja, wie gesagt, also mit 17 habe ich das erste Mal gefixt. Also mit Spritze genommen, ne? Ja. Wie viel konsumierst du am Tag? Ja, jetzt im Moment gar nicht. Ne? Wie gesagt, ich bin in einer Substitutionstherapie. Ne? Das heißt, erklär's mal. Das heißt, ich bekomme jeden Tag eine Tablette, ja. Die muss ich in der Apotheke unter Aussicht nehmen. Mhm. Das nennt sich Subutex. Das ist ein Opiat. Ja. Und früher hat man so als Ersatzdroge geschimpft. Sage ich jetzt. Ja, aber man kann es vielleicht so erklären, damit hilft man den Drogenabhängigen so allmählich von der Drogensucht wegzukommen. Damit hilft man ihnen. Also es gibt Leute, die, wie gesagt, sag ich mal, die machen, es gibt wirklich Leute, die machen kalten Entzug und dann ist gut, sag ich mal. Dann gibt es Leute. Also kalt heißt von heute auf morgen aufhören und dann geht man erstmal durch die Hölle. Ja. Wie lange nimmst du jetzt diese Pillchen schon? Die nehme ich jetzt, wie gesagt, also ich habe mich vor 7 Monaten. Sieben, acht Monate ungefähr mit meiner Freundin getrennt, wir haben einen 2-jährigen Sohn. Ja. Und wie gesagt, ich habe sie mit 20 kennengelernt. Sag mir mal, wie lange du die Pillen jetzt nimmst. Die Pillen nehme ich jetzt, ja, seit 7 Monaten, seit einem halben Jahr ungefähr. Schätze ich mal, ja, halben Jahr so. Und davor, wie viel hast du da so am Tag verbraucht an Heroin? Ja, das Witzige ist, davor, also ich habe mit 20 meine Freundin kennengelernt und war bis vor einem halben Jahr war ich clean. Ne? Ich habe mit 17 ungefähr bis 20 war ich auch im Methadonprogramm, habe das dann abgebrochen, war halt... Stopp, das verstehe ich jetzt nicht. Du warst clean bis vor kurzem und nimmst... Wieso nimmst du dann die Pillen, wenn du clean warst? Ich hatte einen Rückfall. Ach, das ist ein Rückfall. Also, um es zu vereinfachen, du bist seit deinem 15. Lebensjahr bist du mit diesem Problem Heroin beschäftigt. Ja. Und immer wieder mit Höhen und Tiefen dazwischen, ne? So habe ich es jetzt verstanden. Ja. Genau. Und wie viel Therapien hast du schon versucht? Ich habe nur Substitutionstherapien versucht und sonst nur ambulante Gespräche halt in der Drogenberatungsstelle. Ja, wie viel Mal hast du es versucht, davon wegzukommen? Also von den Heroin jetzt oder von den Tabletten? Oder ja, alles, ne? Naja, erstmal vom Heroin, das ist der erste Schritt. Vom Heroin. Also ich hatte mindestens 6 kalte Entzüge, ne? Und ja, dann irgendwann halt geht's nicht mehr. Ich habe es halt immer wieder angefasst. Verstehe. Und diese Tabletten, die werden ja nur für eine gewisse Zeit verabreicht. Ne? So ist es doch zu verstehen. Oder nimmst du die jetzt immer? Ja, also ich sag mal, es gibt bei meiner Ärztin, wo ich bin, es gibt Leute, die nehmen das schon über 10 Jahre. Ne? Ist ja vielleicht auch nicht so. Bitte? Ist vielleicht auch nicht so erstrebenswert, ne? Oder? Nee, das ist ja auch nicht mein Ziel. Mhm. Ne? Dein Ziel ist komplett clean zu werden, ne? Sauber zu werden. Ja. Mein Ziel ist, wenn ich Probleme habe, nicht mehr irgendwie diese Droge anzufassen. Ne? Verstehe. Oder sprich, wenn jetzt der Erste kommt, ne, also wenn Geld kommt und so weiter, ne, dass ich nicht wieder mein Konto leere und irgendwelche... Apropos Geld, gute Stichwort. Das heißt, du hast ja in deinen jungen Jahren wahrscheinlich irrsinnige Summen für Heroin ausgegeben. Wo hast du das Geld hergehabt? Wie gesagt, ich habe einen Teil, also in jungen Jahren habe ich meine Pflegeeltern geklaut ohne Ende. Ne? Ach, das auch noch, obwohl das eigentlich gute Leute sind. Ja. Wie gesagt, deswegen ist der Kontakt ja auch nicht, sag ich mal, so blendend. Ne? Verstehe. Und also außerdem beklauen, wie bist du sonst ans Geld gekommen? Naja, dann halt beklauen und, wie soll ich sagen, dann später habe ich halt Arbeitslosengeld gekriegt, dann halt so. Und hast du sonst auf der so auch geklaut, draußen irgendwo? Ja, ich habe auch im Gefängnis, im Jugendknast gesessen. halt, die Staatsanwaltschaft hat das Beschaffungskriminalität genannt, ne? Ich habe halt so Einbrüchen in abgelegene Kneipen gemacht und Bars also, und sowas. Ganz üble Geschichte, ne? Ja, auch auf den Strich gegangen? Nee, das nicht. Das nicht. Mhm. Nee, so, also jetzt hast du ja gerade mal so beiläufig gesagt, du hast auch ein Kind, ne? Ja. So, und der ist jetzt wie alt? Der ist im Januar, 23. Januar ist er 2 geworden. Naja, und wir haben uns halt getrennt. Ihr habt euch getrennt. Aber das Kind ist da, ist dein Junge. Ja, das ist mein Junge. Ne? So. Aber im Moment halt, wie gesagt, ich war halt die ganze Zeit, wo wir zusammen waren, war ich clean. Ja. Hab ich nichts gemacht. Ne? Und jetzt halt, wo wir uns getrennt haben, hatte ich einen ganz fiesen, ich dachte schon, ich habe es geschafft, aber ich habe einen ganz fiesen Rückschlag gehabt. Ne? Und So, jetzt, ja. Wie geht es dir heute? Tja, wie geht's mir? Ich habe meine eigene kleine Wohnung hier. Ich bin gerade erst vor 1,5 Monaten hier eingezogen. Arbeitest du irgendwas? Nee, im Moment nicht. Hast du in Schule? Ich habe einen Hauptschulabschluss, habe aber nichts gelernt. Ja. Ja, und jetzt, also in der Lage, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Lage, hier 8 Stunden zu arbeiten, bin ich im Moment nicht. Warum nicht? Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich noch nicht. Warum schaffst du es nicht? Mit diesen Medikamenten muss ich auch erstmal klarkommen, wie gesagt. Und Wann ist da denn was abzusehen, dass man sagt, okay, wenn du die jetzt noch ein halbes Jahr nimmst, dann kann man die vielleicht halbieren? Ich habe keine Ahnung, ich frage dich. Und dann wirst du stabiler. Gibt es da so ein Licht am Ende des Tunnels? Ja, und zwar das Licht am Ende des Tunnels, das versuche ich langsam zu kriegen. Ich meine, früher, ich versuche das mal so zu erklären, früher habe ich immer versucht, alles auf einmal zu machen. Ne? Und es ist alles in die Hose gegangen. Ne? Heute möchte ich so machen, dass ich Schritt für Schritt irgendwas mache. Ne? Ja, das finde ich auch einen guten Plan. Nur musst du es dann aber auch kontinuierlich durchziehen. Ne? Und Schritt für Schritt dann auch machen. Ja. Denn du hast ja, das muss ich ja nicht sagen, mit deinen 30, 40 Jahren schon sehr viel Scheiße gebaut. Ja, viel. Du hast schon viel Zeit verschwendet und kaputt gemacht, ne? von deinen jungen Jahren. Ja, das stimmt auch, ja klar. Ja, die Größe, das, was mir am meisten wehtut, dass ich, ja, wie gesagt, ist halt auch irgendwo verständlich, dass ich meinen Sohn halt nicht sehen darf im Moment, ne? Durch diesen Rückfall auch. Und So, aber das halt müsste dir doch eigentlich die absolute Motivation geben, wirklich an dir zu arbeiten. Ja. Dass du deinen Sohn siehst und vor allen Dingen, dass du irgendwann deinem Sohn ein Vorbild bist. Irgendwann erfährt dein Sohn, was mit dir los ist und war. Ja, das hat mein Papa auch mal gesagt, ne? Ja, finde ich. Dafür, also ich habe 2 große Pflegegeschwister, tut alles dafür, dass eure Kinder zu euch aufgucken. Ja. Nicht, dass sie den Kopf runter machen, wenn die euch sehen. Genau. Ne? Und du bist, so wie du bisher gelebt hast, werden die den Kopf senken. Wird der Junge den Kopf senken, wenn er älter ist. Er wird sich schämen für den Vater. Das stimmt, das soll er nicht. Das soll er nicht. Und du bist, das soll er nicht. So, du hast ja noch alle Chancen der Welt vor dir. Du bist erst 23, du hast ja schon so viel Mist gebaut und so viel kaputt gemacht, aber du hast noch ganz viele Chancen, das auch wieder gut zu machen. Du hast die Möglichkeit, eine Lehre anzustreben. Du hast die Möglichkeit, wenn du Schrittchen für Schrittchen vorangehst, wie du es gerade gesagt hast, endgültig wegzukommen von allen Drogen und allen Medikamenten und ein ganz normales Leben irgendwann zu führen. Aber das geht nur mit ganz viel Kraft und nur mit ganz viel Entschlossenheit. Ja. Hast du die? Bist du dazu entschlossen, das zu machen? Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, gut, ich habe mir schon ein paar Ziele gesetzt im Kopf. Ne? Also ich würde sau gerne nochmal einen vernünftigen Schulabschluss machen. Ne? Mhm. Also ich habe einen Hauptschulabschluss, der ist jetzt mittelmäßig, sage ich mal. Ne? Ja. Aber ich würde auch sau gerne nochmal einen vernünftigen Schulabschluss machen. Und okay, was hast du schon dafür getan, um in die Richtung zu gehen? Also wie gesagt, ich habe mit meiner Ärztin gesprochen und wie gesagt, sie ist jetzt eine Tablette schon mal runtergegangen. Ich habe vorher zwei gekriegt. Mhm. Jetzt kriege ich nur noch eine. Okay, ich meine auch so, hast du schon mal Erkundigungen eingezogen, wo man einen Realschulabschluss machen kann, wie das funktioniert? Ja. Doch, das auf jeden Fall. Ja, ich, wie gesagt, ich habe hier Das sind die kleinen Schritte, ne? Dass man erstmal Erkundigungen einzieht und dann sich halt auch rausguckt, wann das losgehen soll, wie man sich bewirbt und so weiter. Ja. Also wie gesagt, ich habe da beim Arbeitsamt so eine super Frau, ehrlich, muss ich ehrlich mal sagen, ne? Und die hat auch wirklich gesagt, Mensch, klar, ich habe da so ein Startseminar gemacht vom Arbeitsamt, wo ich mich ja angemeldet habe. Und die hat gesagt, Mensch, schulische Leistungen, die sind wirklich gut und warum machen sie nicht mal, die hat mich auf den Trichter gebracht. Ne? Also klingt doch schon mal ganz gut. Ja, das auf jeden Fall. Hast du denn auch eine Begleitung im Moment, was die Drogen, machst du eine Drogentherapie auch noch irgendwas? Nee. Ja, wie gesagt, das ist ja diese Substitutionstherapie, nennt sich das. Ach, das reicht, das ist es dann. Mhm. Und dann, ja, wie gesagt, halt Gespräche mit der Drops. Ne? Und das Arbeitsamt, das Arbeitsamt hat gesagt, machen Sie mehr Gespräche mit der Drops. Ne? Und die mache ich ja auch. Ne? Aber gut, Kai. Also wir beide sind uns einig, da ist viel schief gelaufen. Dir geht es im Moment immer noch nicht so gut. Das ist aber kein Grund zu jammern. Nö. Denn das hast du dir selbst eingebrockt. Ja, das stimmt. Und es gibt nur eine einzige Chance, nach vorne zu gucken und ganz gezielt die Sachen zu machen. Für dein Kind und für dich selbst natürlich auch. Ja. Und dann hast du es in ein paar Jahren hast du es geschafft und hast hoffentlich dann die ersten Schritte in ein richtig gutes Leben gemacht. Ich hoffe. Pass auf, ich möchte, auch wenn du dann ganz gut schon betreut bist, dennoch, dass du noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja, kann ich machen. Ne? Dann ruft die Simone dich gleich an. Von meiner Seite aus wünsche ich dir viel Glück und viel Kraft, das zu schaffen. Ja. Und ich glaube, die beste Motivation ist dein kleiner Bengel, ne? Das auf jeden Fall. Für den ist es. Ja, genau, siehst du. So, okay. Lieber Kai, ich wünsche dir viel Glück. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Sandra, 22. Guten Morgen, Sandra. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Sandra, über was reden wir denn? Also ich bin seit 3,5 Monaten mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und der ritzt. Der sitzt? Und der ritzt, ja. Und das ist halt immer... Seit wann? Wie bitte? Seit wann sitzt der? Ich weiß es auch nicht so genau, ungefähr seit einem Jahr. Achso, du bist seit 3,5 Monaten mit ihm zusammen und der sitzt? Ja. Wie geht das? Er hat mir das erzählt. Nein, ich meine, wo hast du ihn kennengelernt, wenn er sitzt? Der ritzt. Ach, der ritzt. Achso, entschuldige, ich habe verstanden. Ich weiß schon, der sitzt im Knast. Nee, Quatsch. Also, jetzt muss ich mir mal schütteln im Kopf. Ich verstehe, der ritzt. Ja, der ritzt sich die Arme auf. Der ritzt sich die Arme auf. Ja, genau. Seit schon einer ganzen Weile einer ganzen Zeit. Ja, seit ungefähr einem Jahr. Der war auch schon vor einem halben Jahr in der Psychiatrie deswegen. Ja. Wie schlimm ist das denn an den Armen? Kannst du das mal beschreiben? Also, das ist teilweise schon ziemlich schlimm. Das sind ja auch die ganzen alten Narben und ganz tief und groß sind die. Und jetzt, ja, seit einer Woche ist das jetzt wieder so schlimm. Und die ganzen Arme sind aufgeritzt und blutig und das ist auch ziemlich tief. Unterarme, ja. Mhm. Das eine ist so tief, das muss auch genäht werden. Mhm. Ja, und ich weiß gar nicht, was ich machen soll, weil wenn ich ihn dann mit dem Thema Psychologe oder Psychiatrie komme, dann rasselt der komplett aus, weil er das halt nicht möchte. Er meint, er kommt da so mit zurecht. Und aber scheinbar ja nicht, sonst wird das ja nicht seit einem Jahr so gehen. Also er war in der Psychiatrie, sagst du, war er schon ja, mal. Ja, genau. Erzählt er da was rüber, wie das da war, warum er da reingekommen ist? Ja, also er hat erzählt, wie er da reingekommen ist. Das war ja nicht freiwillig. Der hat sich wohl so doll die Arme so an den Pulsadern aufgeritzt, dass er wohl ohnmächtig geworden ist. Und dann wurde er gefunden und dann wurde er eingewiesen. Ah ja. Ja, und halt wegen Suizid. Und dann war er da und er meinte auch, die haben ihm da eigentlich gar nicht geholfen. Er saß da den ganzen Tag auf seinem Zimmer und im Grunde genommen haben die ihn mit seinen Problemen auch alleine gelassen. Dann wurde er nach ein paar Wochen wieder entlassen und dann, ja. Ah ja. Und er hat aber eine ambulante Therapie noch nirgendwo gemacht. Nee, gar nicht. Er möchte das ja auch nicht, sagt er. Warum möchte er das nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wieso er das macht. Das kann er mir ja auch nicht sagen. Naja, das ist manchmal auch sehr schwierig so zu erklären. Manchmal wissen die Leute selbst das gar nicht genau, warum sie es machen. Das ist natürlich ein Zeichen von großen inneren Spannungen und einer seelischen, erheblichen seelischen Störung. Die ich unter, mache mir da so Sorgen. So. Ja, die unter Umständen eine sehr komplexe Ursache haben kann. Erstaunlich ist nur, dass er... Leidet er denn nicht darunter auch? Ja, doch schon, natürlich. Also auch so, dann letztens kam ich nach Hause und dann lag er hier voll Blut überströmt an den Armen. Und klar leidet er, hat ja auch geweint und so, aber irgendwie anscheinend, ich kann mich da ja auch nicht reinversetzen, ich kann das einfach nicht verstehen. Ja. Wie alt ist er? 19. Was macht er? Gar nichts, er ist arbeitslos. Hat er einen Schulabschluss? Einen Hauptschulabschluss hat er. Ja. Bemüht er sich dann oder ist er ja... Na, im Moment, also so die letzten 3 Monate, seit ich mit ihm zusammen bin, eigentlich weniger. Ich glaube, was hat er geschrieben? 3 Bewerbungen? Das ist ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen mager. Was machst du denn? Ich bin auch arbeitssuchend, aber ich schreibe ganz viele Bewerbungen. Ach so. Ich möchte Arzthelferin werden. Ah ja. Und ja, passt ja auch ganz gut so ein bisschen, ne? Genau. So. Jetzt ist natürlich ein großes Problem, wenn jemand irgendeine Erkrankung, meistens bei seelischen Erkrankungen ist es besonders schwierig, oder einer Sucht, wenn der sich sträubt, irgendwie sich behandeln zu lassen. Das ist für den Angehörigen immer ein großes Problem. Natürlich müsste er in eine Therapie, in eine ambulante Therapie zu einem Psychotherapeuten, was ja nun weiter, weiß Gott, nichts Schlimmes ist. Das ist ja nicht zu vergleichen mit seinen Erfahrungen, die er in seiner Psychiatrie da gemacht hat. Das habe ich ihm auch gesagt, aber er meint auch, da muss man sich dann für schämen und es kann ihm ja sowieso keiner helfen, außer er selber und ja, all sowas halt. Und da kannst du nicht auf ihn einreden, dass er offensichtlich sich selbst nicht helfen kann, denn es wird ja nicht besser. Ich versuche es jeden Tag, wirklich jeden Tag. Ich verzweifle ja schon selber daran. Und dieses Argument mit dem Schämen kann man ja mal ganz leicht entkräften, dass man sagt, und es ist ja nur auch so, das ist der Job eines Psychologen, sich mit so etwas zu beschäftigen, da gibt es nichts zu schämen. Dafür muss man sich genauso wenig schämen, wie wenn man sich einen Arm bricht. Eben. Weißt du, das ist halt eine Erkrankung, eine seelische Erkrankung und die muss behandelt werden. Ja, nur ja, gegen Willen bringt das ja, glaube ich, auch nicht viel. Kannst du dir mal bewegen, vielleicht hier mit mir zu reden? Ich könnte ihn wohl wecken, ja. Ach, er ist sogar jetzt in deiner Gegend, in deiner Umgebung. Ja, er liegt nebenan im Schlafzimmer. Ja, aber wenn er schon schläft, wollen wir ihn mal nicht überrumpeln. Das ist vielleicht auch ein bisschen blöd. Ja, stimmt. Nee, das können wir nicht machen. Das ist nicht korrekt. Ja, nee, da hättest du vorher mit denen das absprechen müssen. Mensch, Sandra, ich kann dich wirklich auch nur nochmal ermuntern, ihn massiv da auf ihn einzuwirken. Und wenn er definitiv sagt, nein, ich mache es nicht, dann muss man irgendwann sagen, ja, okay, dann lasse ich dich mit deinem Unglück allein. Dann ritzt dich so lange, bis du wieder in der Psychiatrie landest. Aber ich kann ihn doch nicht so alleine lassen. Nein, aber du kannst Stellen Sie sich vor, der schneidet sich die Pulsader ganz durch, dann gebe ich mir ja dann die Schuld dafür. Wie ist die Situation? Ihr wohnt zusammen im Moment schon? Nee, wir wohnen nicht zusammen, aber ich bin eigentlich immer hier. Er hat seine eigene Wohnung. Ach so. Und dann bin ich eigentlich immer hier mit meinem Hund und Sandra, du kannst ja nicht die Krankenschwester und die 24-Stunden-Aufpassfrau für deinen Freund sein. Es ist ein erwachsener junger Mann, der ist für sich selbst verantwortlich. Das, was du tun kannst, ist, dass du ihn ganz klar darauf hinweist, was zu unternehmen möglich ist, was er tun sollte. Du kannst, da sind wir ja gleich noch behilflich, ihm auch noch Adressen an die Hand geben, wo er hingehen könnte. Oh ja. So, und mehr kannst du nicht machen. Und mehr, dann kannst du dir auch keine Vorwürfe machen. Dann ist es sein Schicksal und seine eigene Sache. Du kannst ihn ja nicht wirklich 24 Stunden beobachten. Nee, das geht. Das habe ich schon versucht. Das geht. Nee, ich verzweifle wirklich selber. Ich bin in den letzten 3 Monaten, ich bin ein seelisches Wrack geworden. So, und dann frage ich mich, wo bleibt die Verliebtheit? In den ersten 3 Monaten hat man eigentlich andere Sachen im Kopf als sich. Eigentlich schon. Aber wenn man dann so einen Kandidaten hat, wo man dann den ganzen Tag drauf aufpassen muss und sich Sorgen drüber machen muss, sonst hilft ihm. Die ganzen Kumpels von ihm, die wissen das ja auch. Und da hilft ihm keiner. Denen ist das scheißegal. Was sagen denn seine Eltern? Ja, seine Mama, also sein Papa ist tot und seine Mama, die kommt ja gar nicht an ihn ran. Mit der kommt er gar nicht richtig zurecht. Also er hängt auch ziemlich allein in der Luft. Ja, im Grunde genommen schon. Sandra, wir machen es mal so. Wir versorgen dich ja jetzt mit entsprechenden Adressen. Du kannst mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte reden. Die kann dir vielleicht auch noch mal ein paar fachkundige Tipps geben. Aber letztendlich muss er es selbst machen. Er muss es selbst machen. Und du darfst auch irgendwann, musst du ihn auch loslassen. Ja. Du kannst sein Schicksal nicht formen. Das geht nicht. Du kannst wirklich ihm helfen. Das tust du ja auch. Das merke ich ja auch. Ist ja erstaunlich, wenn man so frisch zusammen ist, dass du da schon so dich reingehängt hast. Aber irgendwann ist Schluss. Irgendwann kann man nicht mehr machen als Angehöriger. Nee, irgendwann geht das nicht mehr. Ich kann das, also lange geht das auch nicht mehr so gut. So, dann geht die Liebe sowieso dann den Bach runter und dann ist er ganz alleine. Ja, genau. Das kannst du ihm vielleicht auch so klar machen. Das ist, wenn er es schon nicht für sich tut, dass er für dich und für euch tun sollte. Wenn ihm an eurer Liebe gelegen ist. Vielleicht kannst du ihn damit auch ein bisschen ködern. Ich versuch's. Ja. Sandra, du legst auf alles. Und wirst von Simone, meiner Psychologin, zurückgerufen. Ich werde zurückgerufen, ja. Du wirst zurückgerufen, okay. Alles Gute. Alles klar. Ja, tschüss. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Lothar. Lothar ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Lothar, um was geht's bei dir? Ja, mein Leben ist also eine einzige Hölle. Es ist ganz schlimm. Also mein Problem ist meine Familie. Ich bin ein sogenannter Hurensohn. Meine Mutter ist 9 Monate mit mir im Bauch anschaffen gegangen. Also deine Mutter war wirklich Hure? Ja, aber mein Vater hat sie dazu gezwungen, im Alter von 15 Jahren. Mhm. Und sie ist da nie mehr rausgekommen. Die ist, während sie mit dir schwanger war, anschaffen gegangen? Richtig. Und danach? Kurz vor meiner Geburt. Mein Vater war ein Mörder. Der Vater war ein Mörder? Ja. Er hat die Frau, die er vor meiner Mutter hatte, im Puff totgeschlagen, war 10 Monate in Untersuchungshaft. Man konnte ihm das nicht nachweisen und dann hat man ihn wieder auf die Menschheit losgelassen. Und das war ein ganz brutaler Schläger. Du sagst, es war ein Schläger, ist das heute nicht mehr? Er ist gestorben. Er ist gestorben. An Speiseröhrenkrebs. Nur jetzt ist so, meine Mutter hat sich dann irgendwann von ihm scheiden lassen. Hat einen ganz üblen Zuhälter gehabt, der mir in meiner Kindheit schon sehr meine Psyche zerstört hat. Er hatte also nur solche Begriffe für mich übrig wie Arschloch, Wichser, Nichtskönner. Das heißt, deine Mutter ist in dem Metier geblieben, hat als Prostituierte weitergearbeitet? Ja, sie ist jetzt selbst Puffchefin und mehr oder weniger hat Millionenwerte und sagt zu mir, ich soll betteln gehen. Ich bin aber durch diese ganze Sache drogenabhängig geworden. Nein, das ist ja Wahnsinn. Lothar, das ist ja Wahnsinn, was du da alles erzählst. Ja, also, das ist ja nur die Nadelspitze des Eisbergs. Gestatte mir nur einige Zwischenfragen, sonst kommen wir ja gar nicht. Das ist ja wie ein kleiner Film, der sich da gerade abspult. Sag immer zu mir, ich bin an allem selber schuld. Stopp, lass mich mal was fragen. Lothar, lass mich mal einfach. Okay, lass mich mal fragen. Deine Mutter hat dich, also die war alleinerziehend und hat ihren Beruf, ihren Job als Prostituierte weiter... Nein, sie war immer mit irgendwelchen Zuhältern zusammen. Sie steht auf solche Leute. Ach so. Sie war mit Zuhältern zusammen, hat nicht mehr als Prostituierte gearbeitet, aber du bist bei ihr aufgewachsen. Nein, sie hat 20 Jahre angeschafft und hat sich dann hat dann selbst den Puff angeboten bekommen und hat den übernommen und der ist dann wahnsinnig groß geworden. Okay, aber während du Kind warst... Geld damit verdient. Okay, aber während du Kind warst, ist sie anschaffen gegangen. Ja. Ja, und das meinte ich. Ich war bei Hinz und Kunz und überall. Ich habe 16 Schulen hinter mir, 4 Internate und jetzt wirft man mir vor, dass ich keinen Schulabschluss habe. Und deine Mutter ist heute eine reiche Frau? Ja, sehr. Weil sie so ein Etablissement besitzt oder führt? Genau. Und sagt zu mir, ich soll betteln gehen. Warum sagt sie das? Durch diese ganzen Sachen, die mir im Leben passiert sind, Rentner aus psychischen Gründen, 100% arbeitsunfähig und alles, was die Frau immer zu mir sagt, wenn ich versuche, mit ihr über mein Leben und über meine Probleme zu sprechen und ob sie mir helfen kann, sagt sie immer nur, das bist du doch alles selber schuld und den Schuh ziehe ich mir nicht an, wenn ich ihr sage, was sie da alles falsch gemacht hat. Also ich hätte im Grunde genommen meine Mutter gebraucht, aber jeder, der ein paar Mark hingelegt hat, der hat sie gehabt außer mir. Wie lange bist du bei deiner Mutter geblieben damals? Ja, ich habe immer versucht, von zu Hause wegzukommen, weil ich die ganze Situation mit ihrem Zuhälter nicht ausgehalten habe. Der hat so Sachen mit mir gemacht, wo ich 8, 9 Jahre war, hat mich auf den Rücken geschmissen, hat mir die Arme auseinandergebreitet, dann mit den Knien auf die Arme drauf und dann erstmal mit den Knien schön auf den Armmuskeln rumgeritten und dann hat er mir so die Tabaskoflasche in den Mund gesteckt, bis sie leer war. Wie bitte? Ja. Die Stopfen. Warte mal. Das muss ich mal erstmal verstehen. Der hat diesem kleinen Jungen eine Schnapsflasche in. Tabasco. Und das musstest du trinken? Ja. Und deine Mutter hat das mitbekommen? Ich habe das alles gesagt, aber sie glaubt das alles nicht. Sie war nicht dabei? Sie war ja immer anschaffen. Ja, irgendwann ist sie ja mal nach Hause gekommen. Ja, aber wenn ich ihr das dann gesagt habe, solche Leute sind Götter für sie. Sie sagt heute noch, mein Vater war wie ein Gott für dich, für mich, was ich absolut nicht verstehen kann. Aber wenn du eine Tabasco-Flasche getrunken hast, dann muss deine Mutter doch danach spätestens mitbekommen haben, dass mit dir nur wirklich was nicht stimmt. Ja, das hat er ja immer gemacht, wenn sie nicht dabei war. Ja gut, aber sie kam doch irgendwann nach Hause. Ja, aber irgendwie, ich bin immer abgeschoben worden und ich bin auch immer von zu Hause geflüchtet sozusagen. Hm. Ich habe die halbe Welt gesehen deswegen. Wann bist du denn endgültig von deiner Mutter weggegangen? In welchem Alter? Ja, ich habe jetzt immer noch mit ihr zu tun, weil die mich von sich finanziell abhängig hält. Die lässt mich einfach nicht frei. Okay, aber die Frage war, wann bist du aus der Wohnung rausgegangen? Oh, das ist schon. Ich habe immer wieder mal eigene Wohnungen gehabt, dann Freundinnen gehabt und auch mal wieder mal bei ihr gewohnt. Weil ich bin ja auch drogenabhängig seit 25 Jahren deswegen. Und ich war schon ungefähr 15 Mal clean. Lothar, du musst mir schon eine Antwort immer auf meine Frage geben. Sonst eiern wir so rum. Ich möchte einfach nur mal, um die Geschichte besser zu verstehen, wissen, bist du mit 17 rausgegangen mit 16. Mit 16. Ah, so. Und dann kam auch noch eine Drogensucht hinzu. Richtig. Weil ich das alles psychisch nicht verkraftet habe und die Drogen das so weggeschoben haben. Welche Art von Drogen insgesamt? Heroin. Ich habe alle Arten von Drogen genommen, die es eigentlich überhaupt gibt. Das klingt ja hammermäßig, was du mir da erzählst. Ein Wunder. Bitte? Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Und jetzt bist du auch ein armer Mann und hast kein Geld? Ja, ich lebe auf Hartz-IV-Satz und meine Mutter führt ein Leben wie eine Königin. Und sagt zu mir, ich soll betteln gehen. Wie ist das denn überhaupt so rechtlich, wenn die Mutter steinreich ist und man ist selbst Hartz-IV-Empfänger? Ist die Mutter nicht verpflichtet, einen auch zu unterstützen, auch wenn man schon älter ist? Ich weiß es nicht, frag mal. Ja, die kümmern sich nicht darum. Also, ich komme nie zu meinem Recht und ich werde auch immer nur fertig gemacht, runtergeputzt. Ich wäre kein Mann, sowas wie ich will ein Mann sein und ich wäre ein Versager und... Ich hätte noch nie im Leben was geleistet, aber habe ich jahrelang bei ihr im Puff gearbeitet und habe da die Mädchen versorgt und bekocht und das war ein echt harter Job und ich habe da 6.000 Mark netto im Monat verdient. Und was ja viel Geld ist. Wie hart ich da geknüppelt habe. Das war viel Geld damals. Ja, und da bin ich dann nach Jamaika ausgewandert, weil ich eine sehr gute Beziehung zu Bob Marleys Familie und zu seiner Band habe und habe gesagt, ich bin da so sehr gut mit denen befreundet. Und habe dann in Jamaika 7 Monate verbracht und musste dann leider, weil mir in Jamaika alles gestohlen wurde, wieder zurückkommen in den gleichen Mist. So Lothar, jetzt hast du mir eine unglaubliche Fülle von Sachen erzählt, die mich ehrlich erschlagen, muss ich dir sagen. Ja, und das ist ein Teil davon. Okay. Warum hast du mich angerufen? Jürgen, ich möchte meine Lebensgeschichte veröffentlichen. Ich bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Ein paar Seiten davon sind schon fertig. Und ich möchte eigentlich, weißt du, gegen mein Leben ist die Geschichte von Christiane F. ein kleines Kindermärchen. Okay, meine Lebensgeschichte veröffentlichen. Ich möchte ein Buch darüber schreiben. So. Ich bin gerade solche Vergleiche mag ich erstmal nicht. Ja. Das müssen wir gar nicht machen. Damit bewertest du ein anderes Leben, das wollen wir gar nicht hören. Nein, das, was die Frau erlebt hat, war auch sehr hart. Okay, warum hast du mich angerufen? Ja, ich habe dich angerufen, weil ich mit dieser ganzen Situation bis heute immer noch nicht zurechtkomme und mir das alles 24 Stunden am Tag im Kopf rumgeht. Mhm. Also wie ein Hund, der sich immer wieder in den Schwanz beißt oder jemand, der im Kreis rumläuft, der keinen Ausgang hat. Okay, hast du denn irgendwann schon mal irgendwo Hilfe gesucht? Ja, natürlich. Ich war bei zig Psychologen. Die sagen aber immer alle, ja, Drogenabhängige behandeln wir nicht. Bist du im Moment immer noch drogenabhängig? Ich bin im Methadon-Programm. Das hatten wir ja gerade schon mal so was Ähnliches. Ja. Der junge Mann, der wird auch noch sehr viel mit seiner Sucht zu tun haben. Der tut mir auch sehr leid. Das ist ja natürlich klar, dass wir in einem 10-Minuten-Gespräch nicht die Lösung für deine großen Probleme finden. Das ist ja klar. Ja. Das Einzige, was ich dir anbieten kann, ist nochmal, dass wir im Hintergrund nochmal überlegen, dir konkret noch was an die Hand zu geben. Aber Das ist natürlich ein gigantisches Unterfangen aufgrund dessen, was du mir erzählt hast. Ja, und ich möchte noch dazu sagen, meine Mutter hat mir schon dreimal Geld gegeben, um mich tot zu spritzen. Hm. Lothar, das wird mir jetzt zu viel, muss ich ja sagen. Ja, also du, jeder Satz, der jetzt kommt, ist jetzt noch so ein großes neues Ding. Das können wir hier in diesem Rahmen, in der Sendung, in dem Gespräch überhaupt nicht bewältigen. Ja, deshalb möchte ich ja auch ein Buch über diese ganzen Sachen schreiben. Okay, dann schreib es doch erstmal. Mal detailliert. Okay, dann schreib es doch erstmal und mach es erstmal fertig. Ja, könnt ihr mir vielleicht, wenn sich irgendwelche Fernsehsender oder Ghostwriter dafür interessieren, könnt ihr mich weiterleiten? Nee, das können wir nicht machen. Wenn ich jetzt anfange, hier schwarzes Brett zu spielen, dann gibt es gar nichts mehr. Das, was ich dir anbieten kann, ist nochmal ein Gespräch mit meiner Psychologin. Ja, mach das. Und mehr kann ich leider nicht für dich machen, Lothar. Gut. Das tut mir sehr leid, aber dann würde ich dich bitten, aufzulegen und du wirst von Simone nochmal angerufen. Mhm. Ja? Siehst du, das ist nämlich das Problem an der Sache, dass auch Psychologen meine Lebensgeschichte viel zu hart ist und die mir dann immer direkt die Hand geben und sagen, guten Tag, auf Wiedersehen. Nein. Gucken Sie mal, wie Sie klarkommen. Nein. Ich habe dir das jetzt hier erklärt. Das geht nicht innerhalb von 10 Minuten. Werde ich dir nicht gerecht, weißt du? Ja. Das wär unseriös, wenn ich jetzt anfangen würde, in 10 Minuten das mit dir zu besprechen. Da muss man sich viel Zeit lassen und ausführlich rangehen. Ja. Deshalb machen wir es erstmal im Hintergrund und werden dich dann weiterleitend auch noch hoffentlich ein bisschen versorgen können. Okay, danke dir, Jürgen. Lieber Lothar, du legst auf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, und viel Glück noch für deine Sendung. Sehr nett von dir, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Heiko, 63, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Heiko. Ich finde das ja immer ganz putzig, deine Gesprächspartner, was die so für Probleme haben. Also wenn so ein 15-Jähriger Drogen nimmt und so. Ja. Ich verstehe das alles nicht. Also ich bin eigentlich, wie man so schön sagt, ein Spießer. 63. Ja. Ja, und seit einem Jahr Querschnitt gelähmt. Wie kommt das? Ja, wie kommt das? Das ist eine ganz komische Geschichte. Unfall? Nee, ich habe einen Schlaganfall im Rückenmark gehabt. Ein Schlaganfall im Rückenmark, das habe ich auch nie gehört. Nee, eben, das hört noch keiner, wusste ich auch nicht, aber ich war schon immer für spezielle Fälle irgendwie prädestiniert. Jedenfalls, im Skiurlaub ist das passiert, war natürlich auch dann kein Arzt da auf der Skialm. Wie hast du das gemerkt? Ja, das war, ich bin aufgewacht und hatte höllische Schmerzen. Ach so, in der Nacht passiert? In der Nacht passiert, ja. Und ja, dann kam irgendwann mal ein Arzt nach einer Stunde, der musste auf die Alm und dann kam nachher irgendwann ein Unfallwagen, bin ich dann letzten Endes nach Klagenfurt ins Landeskrankenhaus gekommen und war da 4 Wochen, weil... Aber da war ja sehr viel Zeit vergangen, bis du dann in ärztliche... Es war eben sehr lange, bis ich in ärztliche Behandlung kam. Genau. Und dann war das Ding auch gelaufen und da in Klagenfurt wurde mir dann auch gleich gesagt, dass ich also wohl gelähmt bleibe. Also was ich eigentlich sagen will, ist, ich komme so ganz gut damit zurecht. Ja. Meine Frau ist natürlich total belastet damit, aber ich habe auch positive Erfahrungen gehabt. Mhm. Also ich sitze natürlich im Rollstuhl, bin querschnittgelähmt. Das ist natürlich total bescheuert, weil ich mir das alles anders vorgestellt habe. So, ich habe gedacht, jetzt komme ich in Rente und kann ein bisschen reisen. Genau. Jo. Aber das ist ja nun daneben gegangen. Ich wundere mich, wie optimistisch du dennoch klingst. Ja, ich habe eben, als ich dann wieder in Hamburg war, also eine ganz tolle Therapie gehabt, muss ich sagen, im Unfallkrankenhaus Boberg. Also das war... Die haben so ein Querschnittzentrum da, da sind also nur Querschnittgelähmte. Die haben mir sehr viel weitergeholfen. Mhm. Meine Familie unterstützt mich auch. Ja. Also sehr, meine Kinder, ich habe 4 Kinder, die sind also immer für mich da. Ja. Querschnittgelähmt heißt, dass du im Rollstuhl sitzt. Heißt das, dass du auch deinen Stuhlgang und den Urin nicht kontrollieren kannst? Ja, aber das ist eben auch das, was viele ja gar nicht wissen bei den Querschnittgelähmten, dass diese Probleme auch auftreten. Na klar. Also Stuhlgang, das ist okay, alles, das, nicht so wie sonst, aber... Also du kannst es nicht steuern? Nee, das geht schon, das ist schon regelmäßig so, aber das... Spürst du das? Kannst du sagen, ich muss jetzt... Nee, ich spüre das und das, das geht, das ist natürlich... mit dem Urin, man muss kathedern, mhm. viele den Begriff gar nicht, aber 4-5 Mal am Tag, und das mache ich selber, mit der Unterstützung von meiner Frau natürlich, ja. Die hilft mir dabei. Und das geht auch alles. Kathetern heißt im Klartext, das muss so ein kleines... Ich habe so ein Einmalkatheter und muss ich eben so eine Röhre einführen in die Harnröhre. Und das machst du jeden Tag? Ja, 4-5 Mal. Und das, wie gesagt, das wissen viele gar nicht. Die denken immer, ach, da fährt einer mit dem Rollstuhl rum und der arme Kerl und so. Ist das lass mich mal fragen, ist das nicht irrsinnig schmerzhaft, wenn man das mehrfach am Tag schaut? Nein, das ist nicht schmerzhaft, aber es ist unangenehm, ne? Aber ein Röhrchen in die Harnröhre des Mannes einzuführen, ist ja schon ein bisschen unangenehm. Ja, aber da muss ich auch sagen, das hat mir in diesem Krankenhaus Bobeck ein Pfleger, der hat mir das so in seiner Nachtschicht immer, wenn er Zeit hatte, beigebracht. Mhm, und der hat auch viel Verständnis gehabt. Also das, ja, schön ist das nicht. Mhm. Also das heißt, wenn man du hast als Mann am Pinkelbecken steht, das ist bei mir vorbei. Ne? Ist klar. Das heißt, du hast kein Gespür, wenn du... Ich bin, wie man so sagt, inkomplett gelähmt. Also ich hab Gefühle schon. Also ich spüre auch an den Beinen und so am Unterkörper. Also ich spüre das schon alles. Mhm. Und du spürst auch das Einführen des Katheters. Das spürst du auch. Ja, ja, das spüre ich auch. Ja. Wenn du es nicht machen würdest, dann würde die Blase platzen. Dann würde die Blase platzen. Das merke ich auch. Ja. Also ich merke auch, wie die Blase ist. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, ist diese Probleme. Du hast ja viele Leute da. Also heute ist es ja modern, muss entweder Hartz-IV-Empfänger sein, straffällig oder drogenabhängig. Und es gibt ja auch ganz normale Leute, denen auf einmal so ein Unglück passiert, so aus heiterem Himmel. Und das ist so an sich viel schlimmer. Und dass denn die Familie für einen dasteht, das ist bei mir das Schöne. Also das Super. Ist eigentlich ganz toll. Und das wollte ich eigentlich nur mal so sagen. Das geht auch. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass du so guter Dinge bist. Ja. Manch einer wäre viel niedergeschlagener als du und würde. Gab es nicht mal Momente, wo du auch dann mit deinem Schicksal gehadert hast? Ja, das hat man ja immer mal, ne? Ja, aber das steckst du so weg. Nee, das stecke ich nicht so weg, aber es geht schon. Aber was natürlich auch ein Problem ist, die Bürokratie, die da so aufgebaut wird mit der Krankenkasse, mit der Pflegekasse, dann habe ich jetzt wieder eine Dame von der Pflegekasse da gehabt, die mich beurteilt. Die wollen ja auch Geld sparen und die sagen, ach, sie können ja alles auch wunderbar. Und wie meine Frau belastet ist, das interessiert die gar nicht. Wie habt ihr das denn bei euch in der Wohnung oder im Haus gemacht? Da muss man doch dann auch alles umbauen, ne? Und, ja, da sind wir noch nicht so weit, aber auch wieder mit Hilfen von Freunden, dass ich überhaupt ins Haus reinkomme, haben wir so eine Hebebühne leihweise zur Verfügung gestellt. Das bezahlt ja auch keiner. Also. Nee. Und das sind ganz viele Sachen, an die man dann denken muss, wo man so als Gesunder gar nicht dran denkt, was für ein Problem da entstehen könnte. Autoführerschein und dergleichen mehr. Ne? Da muss man also viele Hürden überwinden. Ne? Ja, ja. Jo. Aber und deswegen... Hast du noch Schmerzen im Rücken? Nö, ja. Das geht alles. Also körperlich bin ich eigentlich so ganz gut drauf. Gut, ich kann die Beine nicht bewegen, ich rase im Rollstuhl rum. Mhm. Wenn man dich schneller behandelt hätte, wenn du nicht auf der Alm da gewesen wärst, wäre es dann vielleicht anders ausgegangen? Ja, hätte oder so, ne? Aber kann man nicht drüber nachdenken. Nö, das bringt auch nichts. Ist ja auch Schnee von gestern. Das Schnee von gestern. So, und der Schnee von gestern ist das Wasser von morgen. Ne? So. Sagt man so, ne? Doch. Ich finde gut, dass du angerufen hast, weil du hast völlig recht. Das ist ein Problem, was jeder... Du könntest ja vielleicht sowieso mal eine Sendung machen mit Behinderung und so. Haben wir schon aufgemacht. Ja? Nehme ich aber gerne nochmal auf. Ja, sehr oft. Ja, natürlich, ja. Und dann wollte ich noch einen Gruß von meinem Freund Erich aus Hannover ausrichten, der von den Leinebären. Vielleicht kennst du ihn ja. Von Leinebären? Ja, kennst du die? Nee, was ist das? Guck mal, Google mal. Dann weißt du, was die Leinebären sind. Okay, der kennt dich irgendwie. Dann sage ich einfach mal schöne Grüße zurück und grüße ihn herzlich. Jo, mach ich. Lieber Heiko, alles Gute dir und deiner Familie. Jo, gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute Nacht in der Technik. Volker Thake. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Auch wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage tschüss und bye bye. Bis morgen.